Zeit ist reif, hier wegzugehen. Dein Sein sei halluzinogen. Gras auf meinem Gleisbett, Röhren drehen ist wunderschön. Wirr sein macht adrett, auf Stoff kann man die Engel sehen. Profiliert euch auch, nehmt Rauschgift, erhascht euch ne Persönlichkeit. Das Leben hat doch kein Gewicht, seid ihr nicht zum Konsum bereit. Etwa detaillieren, wie Zwänge Menschen inspirieren. Ihr strebt nur nach Zweisamkeit, verkürzt in eurer Nichtigkeit. Ihr wundert's da, welch Widerspruch, ein Wrack sein sei Freiheitsgeruch. Ihr strebt nur nach Zweisamkeit, verkürzt in eurer Nichtigkeit. Wundert's da, welch Widerspruch, ein Wrack sein sei Freiheitsgeruch. Drogen machen zwar nix schöner, dafür sieht alles schöner aus. Mein Kind ermorden leise wie geschwind, zerstören den Charakter dir auf Menschenwürde weich der Gier. So röchelt man als Fisch an Land mit Marschgebläse in der Hand, der Abstumpfung gezielt entgegengespreizter Geist, abstraktes Leben. Was wollt ihr? In eurem Kopf ein Bilderbuch, das nicht von euch dank Massenfluch. In unserem Kopf die Farbe fehlt, so dass man sich mit Gift vermählt. In unserem Kopf die Farbe fehlt, so dass man sich mit Gift vermählt. In unserem Kopf die Farbe fehlt, so dass man sich mit Gift vermählt. Amen.